Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1 bis 2. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Gott segne dieses Wort. Keine Verurteilung. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr, was es bedeutet, eben keine Verurteilung mehr zu haben. Und Paulus schreibt hier der Glaubensgemeinde, der römischen Glaubensgemeinde da, den Christen zu der Zeit, wie wichtig es ist zu verstehen, dass wir nicht verurteilt sind durch wir, die wir Jesus Christus folgen. Ne? Also für alle, es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Ja, das ist Gott segne dieses Wort. Und das bedeutet eben, dass wir unsere Identität in Jesus Christus haben und uns eben abwenden, als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen. Das ist entscheidend, das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht und dass wir uns das nochmal alle, die wir Jesus Christus folgen, verstehen, was Reue denn auch bedeutet. Also Reue heißt, dass wir nicht nur anerkennen, dass wir Sünder sind und dass wir Sünde begangen haben, sondern dass wir uns abwenden von der Sünde. Ja? Das ist wichtig. Nur so und dadurch können wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Und wir tun das nicht in eigener Kraft, sondern das ist im zweiten Vers dann die Macht des Geistes, der Leben gibt. Also es ist der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, die uns Herr Jesus Christus geschickt hat. Ja, wie er es ankündigt auch im Johannesbrief, im Johannesevangelium, geht mal rein im Johannesevangelium Kapitel 14, 15 und 16. Da kündigt unser Herr Jesus eben den Heiligen Geist an. Und der Heilige Geist hilft uns, uns von der Sünde zu befreien. Also, dass wir nicht verurteilt sind von der Sünde, heißt nun nicht, oh ja, super, Jesus hat vergibt uns und nun können wir weiterleben in der Sünde und sündigen so viel wir wollen, denn Jesus hat uns vergeben. Nein, das ist nicht richtig. Oder dass Leute, es gibt leider Leute, oder wer auch immer das nun sein mag, ohne dass wir eben andere verurteilen, aber die sagen, oh, ich muss die Bibel meinem Lebensstil anpassen und Gottes Wort verändern, damit es meinem Lebensstil passt, was auch immer das bedeutet, das ist falsch. Ja? Das hat nichts mit Freiheit in Christus zu tun. Das ist Unfreiheit. Ja? Das ist nicht Gottes Wort. Und dafür ist unser Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben. Und also nehmt euch das zu Herzen. Geht mal rein in den ganzen Römerbrief, Kapitel 8. Da ist sehr, sehr viel beschrieben, wie wir eben leben als Christen durch Gottes Geist und eben auch an der, dass wir Jesus vertrauen können, dass wir nicht verurteilt sind und dass das die Einladung ist, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus zu wachsen und Jesus uns hilft durch den Heiligen Geist, uns von der Sünde abzuwenden. Und er tut das auch immer. Das kann, wie gesagt, das kann eine Zeit dauern, ja, das ist ein Vorgang, das ist zeitlebens, wo nicht erreichbar und soll es auch nicht, denn wir kommen tagtäglich immer wieder zu unserem Herrn Jesus und er hilft uns dann, in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen. Lest mal auch ganz besonders durch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Also es ist sehr, sehr, das macht uns Mut. Lies das mal selber durch, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wir, die wir Jesus Christus folgen. Also, darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du keine Verurteilung hast gegen uns, wir, die wir dir folgen, und dass du uns hilfst, unsere persönliche Beziehung mit dir zu wachsen und dass wir die Freiheit, die wir in dir haben, nicht ausnutzen, um uns der Sünde wieder zuzuwenden. Nein, dass wir diese Freiheit, die wir haben, nutzen, dass du uns hilfst, dass wir uns abwenden von der Sünde und allem Bösen. Und wir danken dir, Jesus. Das ist etwas, was nur du tun kannst, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und dafür beten wir. Und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.